Wir hatten unseren Flug seit knapp 9 Tagen mit 2G abgebremst und hingen ziemlich elend in unseren Konturenliegen herum, als der Kampf begann. Genau genommen spürten wir nur 2 schwache Stöße, als das Schiff seine Lenkwaffen abfeuerte. Gute 8 Stunden später begann der Lautsprecher zu knistern. »Achtung, hier spricht der Kapitän!« Kinsana, der Schiffskommandant, war zwar nur Leutnant, durfte sich an Bord des Schiffs aber Kapitän nennen, weil er uns allen übergeordnet war, sogar Hauptmann Stott. »Alles herhören, auch ihr Typen im Laderaum. Wir hatten eben eine Feindberührung und schickten 2 Tachyonenbomben zu je 50 Gigatonnen auf die Reise, die das gegnerische Schiff ebenso vernichteten wie das 3 Mikrosekunden zuvor von ihm abgesetzte Flugobjekt. Der Feind hat während der letzten 179 Stunden Schiffszeit versucht, uns einzuholen. Zum Zeitpunkt des Gefechts war er nur noch 30 AEs von der Earth's Hope entfernt. Er bewegte sich mit etwas mehr als halber Lichtgeschwindigkeit relativ zu Aleph in einem Winkel von 47 Grad auf uns zu, was in etwas mehr als 9 Stunden zu einer Deckung unserer Koordinaten in der Raumzeit geführt hätte. Einfacher gesagt, er hätte uns gerammt. Die Lenkwaffen wurden um 7.19 Uhr Schiffszeit abgefeuert. Die Tachyonenbomben detonierten um 15.40 Uhr im 1000-Kilometer-Bereich der feindlichen Objekte. Die Ziele wurden vernichtet. Die beiden Lenkwaffen gehörten einem Typ an, dessen Antriebssystem selbst eine kaum kontrollierbare Tachyonenbombe war. Sie beschleunigten mit gleichmäßigen 100 G und hatten zu dem Zeitpunkt, da die Annäherung an die Masse des feindlichen Schiffes sie detonieren ließ, eine relativistische Geschwindigkeit erreicht. »Wir erwarten keine weiteren Beeinträchtigungen durch gegnerische Schiffe. Unsere Geschwindigkeit in Relation zu Aleph wird in 5 Stunden 0 betragen. Danach beginnt die Schubumkehr, die bis zur Ankunft 27 Tage dauern wird.« Allgemeine Niedergeschlagenheit, die sich in Stöhnen und leisen Flüchen äußerte. All das war natürlich längst bekannt. Man musste uns nicht unbedingt daran erinnern. Nach einem weiteren Monat mit viel Theorie und körperlichem Drill, alles bei doppelter Erdschwere, warfen wir unseren ersten Blick auf den Planeten, den wir angreifen sollten. Wir, die Invasoren aus dem Weltraum. Mann, oh Mann! Es war eine grellweiße Sichel, die da draußen auf uns wartete, 2 AEs von Epsilon entfernt. Der Schiffskommandant hatte den Standort des feindlichen Stützpunkts aus einer Entfernung von 50 AEs ermittelt und einen weiten Bogen geschlagen, um die Masse des Planeten zwischen uns und den Gegner zu bringen. Das hieß nicht, dass wir uns unbemerkt anschlichen. Die anderen hatten ganz im Gegenteil bereits 3 vergebliche Angriffe unternommen. Aber es verbesserte unsere Verteidigungsposition. Zumindest so lange, bis sie uns auf der Oberfläche absetzten. Von da an war nur das Schiff und seine Sternflottenbesatzung einigermaßen sicher. Da der Planet eher langsam rotierte, eine Umdrehung alle 10,5 Tage, befand sich der stationäre Orbit für das Schiff weit draußen. Das gab den Leuten an Bord das beruhigende Gefühl, durch 10.000 Kilometer Felsgestein und 150.000 Kilometer Raum vom Feind getrennt zu sein. Aber es bedeutete auch eine volle Sekunde Kommunikationsverzögerung zwischen uns und dem Schiffscomputer, der die Kampfhandlungen koordinieren sollte. Ein Mensch konnte ziemlich tot sein, während der Neutrinoimpuls hin- und zurückkroch. Wir hatten den Wagenbefehl, den Stützpunkt anzugreifen und unter unsere Kontrolle zu bringen, dabei aber die gegnerischen Installationen möglichst wenig zu beschädigen. Außerdem sollten wir zumindest einen Feind lebend in die Hände bekommen, uns selbst dagegen unter keinen Umständen gefangen nehmen lassen. Und da man unserem Heldenmut offenbar nicht traute, war für den Ernstfall vorgesorgt. Ein spezielles Funksignal vom Gefechtscomputer und der winzige Plutoniumvorrat, der den Anzug mit Energie versorgte, würde explodieren, sodass sich der oder die Betroffene in eine sehr heiße, rasch expandierende Plasmawolke verwandelte. Sie schnallten uns in 6 Aufklärer, 12 Mann pro Maschine, und schickten uns mit 8G Beschleunigung von der Earth's Hope los. Jede Maschine folgte ihrem eigenen, zufällig anmutenden, aber genau berechneten Kurs zum Rendezvous-Punkt, der 108 Kilometer von der feindlichen Basis entfernt lag. Gleichzeitig wurden 14 Drohnen abgeschossen, um die gegnerische Raumschiffabwehr zu verwirren. Die Landung verlief fast planmäßig. Ein Schiff trug leichte Schäden an der Ablationsschicht des Rumpfes davon, als ganz in der Nähe ein gegnerisches Geschoss detonierte, aber es würde die Landung sowie die Rückkehr zum Mutterschiff heil überstehen, wenn es in der Atmosphäre das Tempo entsprechend drosselte. Wir kamen im Zickzack herunter und erreichten als Erste das vorberechnete Rendezvous-Gebiet. Die Sache hatte nur einen Haken. Die Stelle lag 4000 Meter unter Wasser. Ich konnte fast hören, wie der Schiffscomputer in 150.000 Kilometern Entfernung mit den metallischen Zähnen knirschte, als er diese kleine Neuigkeit verdaute. Das automatische Landeprogramm lief ab, als ob wir auf festem Boden niedergingen. Zünden der Bremsraketen, Sinkflug, Ausfahren der Landekufen, Aufklatschen im Wasser, Sprung, Aufklatschen, Absaufen. Es sprach einiges dafür, einfach auf dem Meeresgrund zu landen. Die Aufklärer waren stromlinienförmig, und Wasser ist ein ähnliches Medium wie Gas. Aber der Rumpf war nicht darauf ausgelegt, dem Wasserdruck in 4000 Metern Tiefe standzuhalten. Feldwebel Cortez war mit uns an Bord. »Feldwebel, machen Sie diesem Computer klar, dass er endlich was unternehmen soll. Wir werden elend ersaufen.« »Immer mit der Ruhe, Mandela. Vertrauen Sie auf Gott.« So wie Cortez Gott aussprach, handelte es sich um einen Untergebenen. Ich vernahm ein lautes Blubbern und Seufzen, das sich einmal wiederholte. Dann verriet mir der zunehmende Druck im Rücken, dass unser Schiff nach oben stieg. »Luftsäcke?« Cortez würdigte mich keine Antwort. Vielleicht wusste er auch keine. Das war es wohl. Wir stiegen, bis wir nur noch 15 oder 10 Meter von der Wasseroberfläche entfernt waren. Dann ließ der Auftrieb nach und wir hielten an. Durch ein Bullauge konnte ich nach oben sehen, zu einer Decke aus gehämmertem Silber. Ich versuchte mir vorzustellen, ich sei ein Fisch und hätte ein solches Dach über meiner Welt. In diese Gedanken hinein landete ein zweites Schiff. Es wühlte das Wasser auf und umhüllte sich mit einer Wolke aus Blasen. Dann sank es, Heck voraus, ein Stück in die Tiefe, ehe sich große Schwimmer unter den beiden Deltaflügeln aufblähten. Kurz darauf schaukelte es neben uns. »Hier, Hauptmann Stott! Hören Sie mir genau zu. 28 Kilometer von Ihrer gegenwärtigen Position entfernt befindet sich ein Strand, und zwar in Richtung des feindlichen Stützpunkts. Begeben Sie sich mit Ihren Aufklärern zu diesem Strand und greifen Sie von dort aus die Stellung der Taurier an.« Das war zumindest eine Art Gewinn. Wir brauchten nur noch 80 Kilometer zu marschieren. Wir ließen die Luft aus den Schwimmern, starteten zur Oberfläche durch und flogen in weit auseinandergezogener Formation langsam zum Strand. Das Ganze dauerte nicht mehr als einige Minuten. Als das Schiff knirschend zum Stillstand kam, setzte das Summen der Pumpen ein, die den Druck im Innern der Kabine dem äußeren Luftdruck anglichen. Noch bevor das Geräusch verstummt war, klaffte ein Spalt im Notausstieg neben meiner Konturenliege. Ich ließ mich auf die Tragfläche hinausrollen und sprang von dort zu Boden. 10 Sekunden, um eine geeignete Deckung zu suchen. Ich sprintete über lockeren Kies zur Baumgrenze, einer eher dürftigen Hecke aus hohen, bläulich-grünen Sträuchern. Ich warf mich hinter das Gestrüpp und sah gerade noch, wie unsere Schiffe wieder abhoben. Die Drohnen, die das Landemanöver heil überstanden hatten, stiegen langsam etwa 100 Meter auf und starteten mit ohrenbetäubendem Lärm in alle Richtungen. Die Aufklärer, mit denen wir gekommen waren, ließen sich unterdessen unauffällig ins Wasser zurücksinken. Vielleicht war das gar kein so schlechter Gedanke. Ein Schönheitspreis hatte die Welt zwar nicht verdient, aber wir würden hier mit Sicherheit leichter zurechtkommen als in der Eishölle, auf die unser Training abgestimmt gewesen war. Der Himmel besaß einen gleichförmig matten Silberton, der so vollkommen mit dem Dunst über dem Ozean verschmolz, dass man unmöglich sagen konnte, wo das Wasser endete und die Luft begann. Kleine Wellen schwappten an den schwarzen Kiesstrand, was bei der verringerten Schwerkraft träge und verspielt zugleich wirkte. Selbst aus 50 Metern Entfernung drang das Klappern von Myriadenkieseln, die in der Brandung rollten, laut zu mir herüber. Die Lufttemperatur betrug 79 Grad Celsius. Das reichte nicht ganz aus, um das Meer zum Sieden zu bringen, obgleich der Luftdruck niedriger war als auf der Erde. Entlang der Küstenlinie stiegen dünne Dampfsäulen auf, die rasch davontrieben. Ich fragte mich, wie lange ein Mensch hier ohne Schutzanzug überleben konnte. Würde ihn zuerst die Hitze oder der niedrige Sauerstoffanteil der Atmosphäre umbringen? 1/8 des Partialdrucks auf der Erde. Oder gab es einen tödlichen Mikroorganismus, der noch schneller wirkte als diese beiden Faktoren? »Hier, Cortez, alle zu mir herüberkommen.« Er stand ein Stück links von mir am Strand und beschrieb mit dem ausgestreckten Arm einen Kreis über seinem Kopf. Ich arbeitete mich durch das Gestrüpp auf ihn zu. Die Sträucher waren licht und spröde und wirkten trotz der dampfigen Luft verdorrt. Viel Deckung würden sie nicht bieten. »Wir stoßen von hier aus in Richtung Ost-Nordost vor. Zug 1 übernimmt die Spitze, 2 und 3 folgen links und rechts, versetzt in etwa 20 Metern Abstand. Kommandozug 7 postiert sich in der Mitte, 20 Meter hinter 2 und 3. 4, 5 und 6 bilden einen Halbkreis und sicher nach rückwärts. Alles verstanden?« Wir hatten die Keilformation so oft geübt, dass wir sie im Schlaf beherrschten. »Okay, vorwärts, Marsch!« Ich war beim Kommandozug 7. Hauptmann Stott hatte mich nicht dorthin beordert, weil ich irgendwelche Kommandos erteilen sollte, sondern wegen meiner Physikkenntnisse. Der Kommandozug wurde bewusst von 6 Kampfgruppen abgesichert. Die Leute, die ihm zugeteilt waren, sollten aus taktischen Gründen möglichst bis zuletzt durchhalten. Cortez gehörte dazu, weil er die Befehle erteilte. Chavez gehörte dazu, weil er defekte Anzüge reparieren konnte. Doc Wilson, der einzige Arzt in der Truppe, der einen echten Doktortitel hatte, war ebenso dabei wie Theodopoulos, der Funkexperte, unser Verbindungsmann zu Stott, der es vorgezogen hatte, im Orbit zu bleiben. Die anderen waren aufgrund besonderer Kenntnisse oder Fähigkeiten ausgewählt worden, die das Militär im Normalfall wohl kaum als taktisch wertvoll eingestuft hätte. Da wir es jedoch mit einem völlig unbekannten Gegner zu tun hatten, konnte niemand im Voraus sagen, was sich bei einer Konfrontation als wichtig erweisen würde. Mich hatten sie genommen, weil ich als einziger in der Kompanie zumindest eine Ahnung von Physik hatte. Rogers war Biologin, Tate hatte Chemie studiert. Ho erreichte beim Ryan-Test für extrasensorische Wahrnehmungen regelmäßig die höchste Punktzahl. Boas konnte sich in 21 Sprachen fließend verständigen. Petrovs besonderes und durch genaue Untersuchungen belegtes Talent bestand darin, dass seine Psyche nicht die geringste Spur von Fremdenfeindlichkeit aufwies. Debbie Hollister, Lucky Hollister, hatte ein goldenes Händchen, wenn es um Finanzdinge ging, und ebenfalls ein gleichbleibend hohes Ryan-Potenzial. Zuerst verwendeten wir die Dschungel-Tarnkombination unserer Anzüge. Aber was in diesen blutarmen Tropen als Dschungel herhalten musste, war einfach zu dürftig. Wir sahen aus wie ein Haufen grellbunter Clowns, der durch den Buschwald zog. Cortez befahl uns, auf Schwarz umzuschalten. Aber das war nicht besser, weil das Licht von Epsilon gleichmäßig diffus aus allen Teilen des Himmels kam und wir deshalb die einzigen Schatten weit und breit waren. Schließlich erwies sich die sandfarbene Wüstentarnung als das kleinste Übel. Die Vegetation veränderte sich allmählich, als wir uns in nördlicher Richtung von der Küste entfernten. Die Dornensträucher ragten nun in größeren Abständen auf, wirkten mächtiger und nicht mehr ganz so verdorrt. Mit einigem guten Willen konnte man sie als Bäume bezeichnen. Am Fuß der Stämme breitete sich ein wirres Lianengeflecht von ebenfalls blaugrüner Farbe in einem flachen Kegel von etwa 10 Metern Durchmesser aus, während hoch oben in jeder Krone eine zarte grüne Blüte von der Größe eines Männerkopfes saß. Ungefähr 5 Kilometer von der Küste entfernt stießen wir dann erstmals auf Gras. Es schien das Revier der Bäume zu respektieren und hielt einen gewissen Abstand zu jedem der Lianenkegel ein. Am Rand der kreisrunden, kahlen Lichtungen wuchs es in spärlichen, bläulich-grünen Büscheln, die mit zunehmender Entfernung von den Bäumen immer dichter und höher wurden und uns schließlich an manchen Stellen, wo die Bäume weit genug auseinander standen, bis zu den Schultern reichten. Das Gras war heller und hatte eine stärkere Grünkomponente als die Bäume und Lianen. Wir wählten deshalb als Tarnfarbe jenes kräftige Grün, das wir auf Charon zum Zweck maximaler Sichtbarmachung verwendet hatten. Solange wir im hohen Gras blieben, waren wir kaum zu erkennen. Wir legten jeden Tag mehr als 20 Kilometer zurück und fühlten uns nach Monaten doppelter Erdschwerkraft federleicht. Das einzige tierische Lebewesen, das uns bis zum zweiten Tag begegnete, war eine Art Tausendfüßler, schwarz, fingerlang und mit hunderten von haarfeinen Borstenbeinchen ausgestattet. Rogers meinte jedoch, es müsse auch größere Tiere in der Gegend geben, da die Dornen an den Zweigen der Bäume und Sträucher sonst keinen Sinn machen würden. Also waren wir doppelt auf der Hut, vor den Tauriern ebenso wie vor den unbekannten größeren Tieren. Potters Kampfgruppe 2 hatte die Spitze übernommen. Die allgemeine Frequenz war ihr vorbehalten, weil ihre Leute eine drohende Gefahr vermutlich als erste erkennen würden. »Feldwebel, hier Potter«, hörten wir sie sagen. »Bewegung voraus!« »Dann geht in Deckung.« »Schon geschehen. Ich glaube nicht, dass sie uns sehen.« »Gruppe 1, von rechts zur Spitze aufschließen. Bewegt euch möglichst geduckt. 4 sichert die linke Flanke. Meldet euch, sobald ihr in Position seid. Gruppe 6 bildet die Nachhut. 5 und 3 zur Kommandogruppe aufschließen.« 2 Dutzend Gestalten raschelten durch das Gras und rückten zu uns auf. Gruppe 4 hatte den Stellungswechsel offenbar beendet. »In Ordnung«, murmelte Cortez. Was ist mit eins? Super, wie viele sind es? Wir sehen insgesamt 8. Das war Potters Stimme. Gut. Sobald ich den Befehl gebe, eröffnet ihr das Feuer. Keine Überlebenden, wenn ich bitten darf. Aber Feldwebel, es sind doch nur Tiere. Potter, wenn Sie die ganze Zeit gewusst haben, wie ein Taurier aussieht, hätten Sie es uns sagen sollen. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Aber wir brauchen... Wir brauchen einen Gefangenen, ganz recht. Aber wir müssen ihn nicht unbedingt 40 Kilometer bis zu seinem Stützpunkt mitschleppen und während des Kampfes im Auge behalten. Alles klar? Jawohl, Sir. Na endlich. Mal herhören, ihr Eierköpfe und Psi-Typen von 7. Wir rücken vor und beobachten die Sache. 5 und 3 kommen mit und sichern. Wir krochen durch das meterhohe Gras nach vorn, wo Kampfgruppe 1 und 2 eine Schützenkette gebildet hatten. Ich sehe nichts, meinte Cortez. Links vorne, dunkelgrün. Sie waren nur unwesentlich dunkler als das Gras, aber sobald man den ersten Umriss ausgemacht hatte, konnte man sie alle erkennen. Sie bewegten sich ohne jede Hast. Die Distanz betrug an die 30 Meter. Feuer! Cortez schoss als erster. Dann zuckten 12 blutrote Striche durch die Ebene, das Gras zerfiel zu schwarzer Asche und die fremden Lebewesen, die in alle Richtungen auseinanderstoben, wälzten sich in Todeszuckungen. »Halt! Feuer einstellen!« Cortez erhob sich. »Wir wollen sehen, was wir da erlegt haben. Gruppe 2, mir nach!« Er schritt auf die qualmenden Kadaver zu, den Laser im Anschlag, eine obszöne Wünschelrute, die ihn zum Schauplatz des Gemetzels zog. Ich würgte und begriff, dass mich weder die blutrünstigen Lehrfilme noch die grässlichen Todesfälle während der Ausbildung auf diese plötzliche Konfrontation mit der Wirklichkeit vorbereitet hatten, dass ich einen Zauberstab hatte, den ich nur auf ein Lebewesen richten musste, um es in einen halb verschmorten Fleischklumpen zu verwandeln. Ich war kein Soldat, hatte niemals einer sein wollen. »Okay, Gruppe 7, vorwärts!« Während wir auf sie zugingen, bewegte sich eines der Geschöpfe. Es war nur ein winziges Zucken, aber Cortez drückte seine Laserpistole mit einer beinahe lässigen Geste ab. Der Strahl zog einen klaffenden Schnitt quer über den Rumpf des Lebewesens. Es starb wie die anderen, ohne einen Laut von sich zu geben. Sie waren etwas kleiner und gedrungener als Menschen und hatten ein dunkelgrünes, fast schwarzes Fell mit weißen Kringeln, wo es die Laserstrahlen versenkt hatten. Sie schienen 3 Beine und einen Arm zu haben, dazu zottige Köpfe, in denen nur ein Mund zu sehen war, eine feuchte, schwarze Öffnung mit flachen, schwarzen Zähnen. Sie waren abstoßend hässlich, aber ihr schlimmstes Merkmal war nicht die Andersartigkeit, sondern die Ähnlichkeit mit menschlichen Wesen. Wo die Laserstrahlen bis ins Körperinnere vorgedrungen waren, quollen milchig-weiße Blasen und schlingenförmige, geäderte innere Organe ins Gras, und ihr Blut gerann zu dunkelroten Klumpen. »Rogers, was meinen Sie, Taurier oder nicht?« Rogers kniete neben einer der aufgeschlitzten Kreaturen nieder und klappte einen flachen Kunststoffkasten auf, in dem sich ein funkelndes Seziermesser befand. Sie wählte ein Skalpell aus. Doc Wilson schaute ihr über die Schulter, als sie gekonnt eine Membran aufschnitt, die mehrere Organe umgab. »Hier!« Sie hielt eine schwärzliche Fasermasse zwischen 2 Fingern, eine Parodie der Geziertheit angesichts des plumpen Anzugs. »Und?« »Das ist Grasfeldwebel. Wenn die Taurier dieses Gras essen und diese Luft atmen können, dann haben sie durch einen Riesenzufall einen Planeten gefunden, der verblüffende Ähnlichkeit mit ihrer Ursprungswelt besitzt.« Sie ließ die Masse fallen. »Es handelt sich um Tiere, Feldwebel, verdammt normale einheimische Tiere.« »Ich weiß nicht«, widersprach Doc Wilson. »Nur weil sie auf allen 4 oder meinetwegen auf allen 3 laufen und Gras fressen.« »Gut, dann untersuchen wir mal das Gehirn.« Rogers fand ein Geschöpf mit einem Kopftreffer und schabte die versenkte Haut von der Wunde. »Sehen Sie sich das an!« Der Schädel bestand fast ausschließlich aus einem massiven Knochen. Sie nahm sich den Kopf eines anderen Kadavers vor und tastete ihn durch das wirre Fell ab. »Wo zum Teufel sind die Sinnesorgane? Keine Augen, keine Ohren, einfach nichts!« Sie stand auf. »Der ganze verdammte Kopf besteht aus einem Maul und einer 10 Zentimeter dicken Knochenplatte, hinter der bestimmt nicht viel Schützenswertes Platz hat.« »Wenn ich mit den Achseln zucken könnte, würde ich es jetzt tun«, entgegnete der Arzt. »Das beweist noch gar nichts. Ein Gehirn muss nicht unbedingt wie eine glibberige Walnuss aussehen, und es muss sich nicht unbedingt in einem Schädelhohlraum befinden.« Vielleicht ist der Knochen gar kein richtiger Knochen. Vielleicht ist er das Gehirn, eine Art Kristallgitter oder... Ja, aber der Magen sitzt an der richtigen Stelle, und wenn das hier keine Eingeweide sind, dann fresse ich... Hören Sie, unterbrach Cortez das Streitgespräch. Das klingt ja alles echt spannend, aber uns interessiert nur, ob die Dinger gefährlich sind oder nicht. Danach müssen wir weiter. Wir haben keine Zeit um... »Sie sind nicht gefährlich«, begann Rogers. »Sie...« »Sanitäter! Doc!« Jemand in der Schützenkette fuchtelte mit den Armen. Doc Wilson rannte nach hinten, und wir anderen folgten ihm. »Was ist los?« »Kümmern Sie sich um Ho! Sie reagiert nicht mehr!« Doc Wilson öffnete die Klappe zu Ho's biomedizinischem Monitor. Ein Blick genügte ihm. »Sie ist tot.« »Tot«, sagte Cortez. »Was zum Teufel?« »Augenblick!« Doc verband den Monitor mit einem Prüfgerät in seinem Notfallkoffer. »Die biomedizinischen Werte werden über einen Zeitraum von 12 Stunden gespeichert. Ich verfolge sie mal rückwärts, damit ich feststellen kann...« »Da!« »Was?« »Vor 4,5 Minuten. Das muss der Moment gewesen sein, als Sie das Feuer eröffneten.« »Allmächtiger!« »Nun lasse Sie sich nicht jedes Wort aus der Nase ziehen.« »Massive Gehirnblutung. Keine...« Er beobachtete die Skalen. Keine Vorwarnung, kein Hinweis darauf, dass etwas nicht in Ordnung war. Blutdruck leicht erhöht, Puls beschleunigt, aber angesichts der Situation völlig normal.« Er bückte sich und sprengte den Anzugverschluss. Ihre zarten orientalischen Züge waren zu einer schrecklichen Grimasse verzerrt, die Lippen bis zum Zahnfleisch zurückgezogen. Eine klebrige Flüssigkeit sickerte unter den geschlossenen Lidern hervor, und aus beiden Ohren rann ein dünner Blutfaden. Doc Wilson schloss ihren Anzug wieder und richtete sich auf. »Also, so etwas habe ich noch nie erlebt. Das sieht ja aus, als sei in ihrem Kopf eine Bombe geplatzt.« »Verdammte Scheiße«, murmelte Rogers. »Sie war Esper, nicht wahr?« »Genau.« Die Stimme von Cortez klang nachdenklich. »Alle mal herhören. Jeder Gruppenführer trommelt seine Leute zusammen und überprüft, ob jemand fehlt oder verletzt ist. Sonst noch Ausfälle in Gruppe 7? Ich habe rasende Kopfschmerzen, Feldwebel«, meldete sich Lucky. Noch 4 weitere Leute klagten über Kopfschmerzen. Einer konnte bestätigen, dass er schwach Ryan positiv war. Die anderen wussten es nicht. »Cortez, ich denke, die Sache ist klar«, meinte Doc Wilson. »Wir sollten einen weiten Bogen um diese Monster machen und ihnen vor allem keinen Schmerz mehr zufügen. Immerhin waren 5 Leute für die Sinneseindrücke empfänglich, die Ho vermutlich das Leben kosteten.« »Klar, Mann, das weiß ich selbst. Wir brechen sofort auf. Ich habe selber den Hauptmann über diesen Vorfall unterrichtet. Er ist der gleichen Meinung wie ich, dass wir uns möglichst weit von diesem Ort entfernen, ehe wir unser Nachtquartier aufschlagen.« Er schaltete auf die allgemeine Frequenz um. »Zurück Information und in gleicher Richtung wie bisher weitermarschieren. Gruppe 5 übernimmt die Spitze. Gruppe 2 sichert nach hinten, alle anderen behalten ihre Position bei.« »Was geschieht mit Ho?« fragte Hollister. »Das übernehmen die Leute vom Schiff.« Nachdem wir einen 1/2 Kilometer zurückgelegt hatten, zuckte ein Blitz nieder, gefolgt von einem langgezogenen Donnergrollen. An der Stelle, wo sich Ho befunden hatte, stieg ein schimmernder Rauchpilz auf, der bald mit dem Grau des Himmels verschmolz. Etwa 10 Kilometer von der Stelle entfernt, an der wir die Fremdwäldler niedergemetzelt hatten, machten wir Halt, um auf einer Anhöhe die Nacht zu verbringen. Tatsächlich würde die Sonne erst in 70 Stunden untergehen. Aber sie waren keine Fremdwäldler, sagte ich mir immer wieder vor. Sie gehörten hierher, im Gegensatz zu uns. 2 Gruppen bildeten eine Postenkette rund um die Anhöhe, und der Rest ließ sich erschöpft zu Boden sinken. Jedem von uns wurden 4 Stunden Schlaf zugestanden. Anschließend mussten wir 2 Stunden Wache schieben. Potter kam zu mir herüber und setzte sich neben mich. Ich ging auf ihre Frequenz. »Hi, Mary Gay.« »Ach, William«, sagte sie mit heiserer, gepresster Stimme. »Das ist alles so furchtbar. Denk nicht mehr dran.« »Aber ich habe eines dieser Wesen umgebracht. Gleich mit dem ersten Schuss. Ich traf es in...« Ich legte ihr die Hand aufs Knie. Aber die Berührung erzeugte ein klickendes Geräusch, Plastik auf Plastik, und ich zog die Finger hastig zurück. Visionen von Maschinen, die sich umarmten und kopulierten, stiegen in mir auf. »Quäl dich nicht, Mary Gay. Uns trifft alle die gleiche Schuld. mit Ausnahme von Cor. »Hey, ihr beiden da drüben«, unterbrach uns die Stimme des Feldwebels. »Hört endlich auf zu quatschen und haut euch aufs Ohr. In 2 Stunden seid ihr mit der Wache dran.« »Jawohl, Sir.« Ihre Stimme klang so traurig und erschöpft, dass ich es kaum ertragen konnte. Wenn es mir irgendwie möglich gewesen wäre, ihre Hand zu halten, hätte ich ihre Trauer aufnehmen und ableiten können, wie ein Erdungskabel, das den Strom unschädlich macht. Aber so war jeder von uns in seiner Plastikwelt gefangen. »Gute Nacht, William.« »Nacht.« Es ist fast unmöglich, im Innern eines Anzugs eine Erektion zu kriegen, angeschlossen an Schläuche und abgetastet von Silberchloridsensoren. Aber irgendwie war genau das die Reaktion meines Körpers auf die emotionale Impotenz, die ich fühlte. Vielleicht angestachelt durch die Erinnerung an angenehmere Nächte mit Mary Gay. Möglicherweise bewirkte auch die Ahnung, dass inmitten all dieses Sterbens der eigene Tod ganz unerwartet kommen konnte, ein letztes Aufbäumen meines Zeugungsinstinkts. Ich schlief ein und träumte, ich sei eine Maschine, die unbeholfen durch die Welt quietschte und polterte, eifrig bemüht, das richtige Leben nachzuäffen. Und die Leute sagten nichts, weil sie zu höflich waren, kicherten aber hinter meinem Rücken. Und der kleine Mann in meinem Kopf, der die Hebel und Schalter bediente und die Skalen beobachtete, war hoffnungslos verrückt und dachte sich Quälereien für den Tag aus. »Mandela, nun wachen Sie endlich auf, verdammt nochmal, Ihre Schicht fängt an.« Ich schlurfte mit bleischweren Beinen zu meinem Platz in der Postenkette, um nach Gott weiß was Ausschau zu halten, aber ich war so müde, dass ich kaum die Augen offen halten konnte. Schließlich schluckte ich eine Aufputschpille, obwohl ich genau wusste, dass ich es später bereuen würde. Länger als 1 Stunde saß ich da und beobachtete meinen Sektor, links, rechts, nah, fern, ohne dass ich auch nur das Geringste rührte. Kein Windhauch streifte das Gras. Dann teilten sich unvermittelt die hohen Halme, und eines der dreibeinigen Lebewesen stand dicht vor mir. Ich hob die Laserpistole, drückte aber nicht ab. Im nächsten Augenblick überschlugen sich die Meldungen auf der allgemeinen Frequenz. »Bewegung! Bewegung! Heiland, da ist einer direkt vor! Niemand drückt ab, ehe ich es sage. Nicht schießen! Habt ihr das kapiert? Bewegung!« Ich schaute nach links und nach rechts. Und soweit ich sehen konnte, stand vor jedem Wachposten eine der blinden, stummen Kreaturen. Vielleicht hatte die Aufputschtablette meine Sensibilität gesteigert. Meine Kopfhaut prickelte, und ich spürte ein formloses Etwas in meinen Gedanken, vergleichbar mit dem Gefühl, das sich einstellt, wenn du etwas nicht genau verstehst und gern noch einmal nachfragen würdest, aber keine Gelegenheit mehr dazu findest, weil die anderen das Thema gewechselt haben. Das Geschöpf setzte sich auf die Hinterbeine und beugte sich, auf das eine Vorderbein gestützt, leicht nach vorn. Ein großer grüner Zottelbär mit einem verkümmerten Arm. Seine Energie sickerte durch mein Bewusstsein, Spinnweben, Echos von Albträumen. Ob er nur Kontakt aufnehmen oder mich vernichten wollte, ich konnte es nicht sagen. »Achtung! An alle Wachtposten! Ihr zieht euch langsam zurück! Meidet jede hastige Bewegung! Hat jemand Kopfschmerzen oder was?« »Feldwebel! Hier, Hollister.« »Lucky.« »Sie versuchen, etwas zu übermitteln. Ich kann es fast... Nein, doch nicht. Alles, was ich verstehe, ist, dass Sie uns für... Naja, nun ja, für komisch halten. Angst empfinden Sie keine.« »Sie wollen sagen, Ihr Gegenüber empfindet keine Angst?« »Nein. Das Gefühl kommt von allen zugleich. Sie denken alle dasselbe. Fragen Sie mich nicht, woher ich das weiß. Ich weiß es einfach.« »Und das, was Sie mit Ho anstellten? Fanden Sie das auch komisch?« »Schwer zu sagen. Ich habe allerdings nicht das Gefühl, dass Sie gefährlich sind, eher neugierig.« »Feldwebel, hier Boas.« »Ja?« »Die Taurier sind seit mindestens 1 Jahr auf dieser Welt. Vielleicht haben Sie eine Möglichkeit gefunden, sich mit diesen Riesenteddys zu verständigen. Es könnte sogar sein, dass Sie die Geschöpfe als Spione einsetzen.« »Wenn das der Fall wäre,« widersprach Debbie Hollister, »würden Sie sich wohl kaum zeigen. Ganz offensichtlich können Sie sich gut vor uns verstecken, wenn Sie wollen.« »Egal«, sagte Cortez nach kurzer Überlegung. »Falls Sie Spione sind, können wir es auch nicht mehr ändern. Es wäre unklug, etwas gegen Sie zu unternehmen, obwohl mir klar ist, dass viele von Ihnen Sie wegen der Sache mit Holy Bird tot als lebendig sehen. Kann ich voll und ganz verstehen. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.« Ich wünschte mir nicht, Sie tot zu sehen. Mir wäre es am liebsten gewesen, ihnen weder tot noch lebendig zu begegnen. Ich zog mich Schritt für Schritt in Richtung Lager zurück. Mein Gegenüber schien nicht geneigt, mir zu folgen. Vielleicht wusste es, dass wir eingekreist waren. Es rupfte mit seinem Arm Grasbüschel aus und begann zu mampfen. »Achtung, Gruppenführer! Wecken Sie Ihre Leute und lassen Sie durchzählen. Ich will wissen, ob jemand fällt oder verletzt ist. Danach bereiten Sie alles zum Weitermarsch vor. Wir räumen den Lagerplatz in 5 Minuten.« Ich weiß nicht, was Cortez erwartet hatte, aber natürlich folgten uns die Geschöpfe, als wir abmarschierten. Sie kreisten uns nicht ein, aber 20 bis 30 von ihnen blieben uns ständig auf den Fersen. Allerdings waren es nicht immer dieselben. Zuweilen blieben einige zurück oder schwenkten ab, und neue schlossen sich der Prozession an. Es zeigte sich bald, dass sie nicht müde wurden. Schließlich wurde jedem von uns eine Aufputschpille genehmigt. Ohne das Zeug hätten wir keine Stunde mehr durchgehalten. Eine zweite Pille wäre hilfreich gewesen, als die Wirkung der ersten nachzulassen begann. Doch die Situation ließ das nicht zu. Wir waren noch immer 30 Kilometer oder 15 Stunden Fußmarsch von der feindlichen Basis entfernt. Und obwohl man mit den Tabletten 100 Stunden wach und bei Kräften bleiben konnte, nahmen Fehleinschätzungen und Konzentrationsmängel nach der zweiten Dosis lawinenartig zu, bis man im Extremfall die verrücktesten Halluzinationen mit der Realität verwechselte und stundenlang nicht entscheiden konnte, ob man nun frühstücken solle oder nicht. Mit der künstlichen Stimulierung marschierte die Kompanie während der ersten 6 Stunden mit großer Energie und Ausdauer, wurde nach der 7. Stunde zusehends langsamer und machte nach 9 Stunden und 19 Kilometern völlig erschöpft Halt. Die Teddybären hatten uns zu keinem Zeitpunkt aus dem Blickfeld verloren und, wenn man Lucky glauben konnte, die ganze Zeit hindurch gesendet. Angesichts unseres Zustands entschloss sich Cortez zu einer 7-stündigen Ruhepause, während der abwechselnd eine Kampfgruppe 1 Stunde Wachdienst übernehmen sollte. Ich war noch nie so froh gewesen, dass ich zur Gruppe 7 gehörte. Wir hatten die letzte Schicht und ich konnte 6 Stunden ohne Unterbrechung pennen. In der kurzen Zeit vor dem Einschlafen kam mir der Gedanke, dass ich die Augen womöglich für immer schloss. Und ich muss zugeben, dass mir das in diesem Moment, sei es, weil die vielen Aufputschmittel einen Kater hinterlassen hatten, oder weil mich die grauenvollen Erlebnisse des vergangenen Tages immer noch lähmten, schlicht und ergreifend scheißegal war.